Erster Jesus geht weg und kommt in ein anderes Gebiet. Viele Menschen kommen zu ihm. Er lehrt sie wieder, wie immer. Zweiter, einige Pharisäer kommen zu Jesus. Sie fragen ihn, darf ein Mann seine Frau wegschicken? Sie wollen Jesus prüfen. Dritter, Jesus fragt sie, was hat Moses gesagt? Vierter, sie sagen, Moses hat gesagt, ein Mann kann seiner Frau einen Brief geben und sie wegschicken. Fünfter, Jesus sagt, Moses hat das erlaubt, weil ihr Herz hart ist. Sechster, aber am Anfang hat Gott Mann und Frau gemacht. Siebter, darum verlässt ein Mann seine Eltern. Achter, Mann und Frau werden eins. Sie sind nicht mehr zwei, sondern eins. Neunter, Gott hat sie zusammengebracht. Niemand soll sie trennen. Zehnter, später fragen die Freunde von Jesus ihn danach. Elfter, Jesus sagt, wer seine Frau wegschickt und eine andere heiratet, ist nicht treu. Zwölfter, auch eine Frau, die ihren Mann verlässt und einen anderen heiratet, ist nicht treu. Dreizehnter, die Leute bringen Kinder zu Jesus. Er soll sie berühren. Aber die Freunde von Jesus sagen, sie sollen weggehen. Vierzehnter, Jesus sieht das und ist traurig. Er sagt, lass die Kinder zu mir kommen. Haltet sie nicht auf. Denn das Reich Gottes ist für Menschen wie sie. 15. Jesus sagt, wer das Reich Gottes nicht wie ein Kind annimmt, kann nicht hineinkommen. 16. Jesus nimmt die Kinder in seine Arme. Er legt seine Hände auf sie und segnet sie. 17. Jesus geht auf die Straße. Ein Mann kommt zu ihm, kniet vor ihm und fragt, guter Lehrer, was muss ich tun, um ewiges Leben zu bekommen? 18. Jesus sagt, warum nennst du mich gut? Nur Gott ist gut. 19. Du kennst die Gebote, töte nicht, sei nicht untreu, stiehl nicht, sage nichts Falsches, betrüge niemanden, ehre deine Eltern. 20. Der Mann sagt, Lehrer, das habe ich alles schon als Kind getan. 21. Jesus sieht ihn an und mag ihn. Er sagt, etwas fehlt dir noch. Verkaufe alles, was du hast, und gib es den Armen. Dann hast du einen Schatz im Himmel. Komm dann und folge mir. 22. Der Mann ist traurig. Er geht weg, denn er ist sehr reich. 23. Jesus sieht seine Freunde an und sagt, es ist schwer für reiche Menschen, in das Reich Gottes zu kommen. 24. Die Freunde sind überrascht. Jesus sagt noch einmal, Kinder, es ist schwer, in das Reich Gottes zu kommen. 25. Es ist leichter für ein Kamel, durch ein Nadelöhr zu gehen, als für einen reichen Menschen, in das Reich Gottes zu kommen. 26. Die Freunde sind sehr erstaunt. Sie fragen, wer kann dann gerettet werden? 27. Jesus sieht sie an und sagt, für Menschen ist das unmöglich. Aber für Gott ist alles möglich. 28. Petrus sagt, wir haben alles verlassen und sind dir gefolgt. 29. Jesus sagt, ich sage euch, wer sein Haus, seine Brüder, Schwestern, Mutter, Vater, Kinder oder Felder für mich und die gute Nachricht verlässt, 30. bekommt 100-mal mehr, Häuser, Brüder, Schwestern, Mütter, Kinder und Felder. Aber er wird auch Probleme haben. Und er bekommt ewiges Leben. 31. Viele, die jetzt wichtig sind, werden dann unwichtig sein. Und viele, die jetzt unwichtig sind, werden dann wichtig sein. 32. Jesus und seine Freunde gehen nach Jerusalem. Jesus geht voran. Die Freunde haben Angst. Jesus nimmt die 12 Freunde mit und sagt ihnen, was mit ihm passieren wird, 33. Wir gehen nach Jerusalem. Der Menschensohn wird den Priestern und Lehrern gegeben. Sie werden sagen, dass er sterben muss. Sie geben ihn den Römern. 34. Die Römer werden ihn verspotten, anspucken, schlagen und töten. Aber nach 3 Tagen wird er wieder leben. 35. Jakobus und Johannes, die Söhne von Zebedeus, kommen zu Jesus. Sie sagen, Lehrer, wir möchten, dass du uns etwas gibst. 36. Jesus fragt, was wollt ihr? 37. Sie sagen, gib uns einen Platz neben dir, wenn du in deiner Herrlichkeit bist. 38. Jesus sagt, ihr wisst nicht, was ihr wollt. Könnt ihr das trinken, was ich trinken werde? Könnt ihr das erleiden, was ich erleiden werde? 39. Sie sagen, ja, das können wir. Jesus sagt, ihr werdet trinken, was ich trinke. Ihr werdet erleiden, was ich erleide. 40. Aber ich kann nicht entscheiden, wer neben mir sitzt. Das entscheidet Gott. 41. Die anderen 10 Freunde hören das und sind böse auf Jakobus und Johannes. 42. Jesus ruft sie zu sich und sagt, ihr wisst, dass die Herrscher der Welt ihre Macht missbrauchen. 43. Aber bei euch soll es anders sein. Wer wichtig sein will, soll den anderen dienen. 44. Wer der Erste sein will, soll der Diener von allen sein. 45. Denn auch der Menschensohn ist gekommen, um zu dienen und sein Leben für viele Menschen zu geben. 46. Jesus und seine Freunde kommen nach Jericho. Als Jesus mit seinen Freunden und vielen Leuten aus der Stadt geht, sitzt ein blinder Mann am Straßenrand. Er heißt Bartimäus. 47. Bartimäus hört, dass Jesus kommt. Er ruft, Jesus, Sohn Davids, hilf mir. 48. Viele Leute sagen, er soll still sein. Aber er ruft noch lauter, Sohn Davids, hilf mir. 49. Jesus bleibt stehen und sagt, ruft ihn her. Sie rufen den blinden Mann und sagen, hab keine Angst. Steh auf, Jesus ruft dich. 50. Der Mann wirft seinen Mantel weg, springt auf und geht zu Jesus. 51. Jesus fragt ihn, was soll ich für dich tun? Der blinde Mann sagt, Lehrer, ich möchte sehen können. 52. Jesus sagt, geh. Dein Glaube hat dir geholfen. Sofort kann der Mann sehen. Er folgt Jesus auf der Straße.